Zu meinem 70. Jahrestag der Befreiung Koreas würde ich denn die russische Internetnachrichtenagentur Primorsky Reportjor und die kuwaitische Zeitung Kuwait Times in ihren Beiträgen die Verdienste von Genossen Kim Il-sung um die Befreiung Koreas. Auf der russischen Internet-Website erschien ein Foto von Präsidenten Kim Il-sung. Aus gleichem Anlass veröffentlichte die Nachrichtenagentur von Kongo auf ihrer Internet-Homepage einen Beitrag mit dem Titel »Die Lehren aus dem Zweiten Weltkrieg und der Frieden der koreanischen Halbinsel«.